Was wirkte der Heilige Geist in den Aposteln? Der Heilige Geist bestärkte die Apostel im Glauben, erfüllte sie mit Licht, Kraft und Liebe, mit der Fülle aller seiner Gaben. Dasselbe, was uns geschieht, im Wesentlichen in der heiligen Firmung, die uns am Pfingsten ist. Die Stärkung im Glauben, den Apostel in gewisser Weise durch die Firmung, die Stärkung im Glauben, dass man auch nach außen hin vertreten kann, wenn es sein muss, auch um den Preis seines Lebens, ihn behauptet, Glauben beharrt, nicht aufgibt. Der Heilige Geist erfüllt die Apostel mit Licht, Kraft und Liebe. Diese innere Stärkung, ja, die Jüngerschaft und zu vollkommenen Jüngern macht. Die Taufe macht uns zu Kindern Gottes. Und durch die Firmung die Taufe vervollständigt, gnadenhaft. Und die Fülle seiner Gaben gibt er uns, die in der Taufe nur anfanghaft gegeben worden sind. Die Gaben des Heiligen Geistes, sieben Gaben, gehören zum Gefolge, zur Gefolgschaft der Gnade, der Heiligmacherin Gnade, aber können eben in verschiedener Intensität in der Seele sein. Also bei der Taufe empfängt der Täufling auch einen Anfang von den sieben Gaben, ein bisschen was, und dann mit der Firmung empfängt er die Fülle der Gaben, die dann auch im Leben ausprägen soll, betätigen soll, Leben des Gefirmten, des vollständigen Christen.